Dialoge Seite 97. Ich werde ein Wahlrecht ohne Unterschied von Stand und Vermögen einführen, mit dem der Absolutismus mit einem Schlage organisiert sein wird. Protokolle 10.5. Zu diesem Berufe müssen wir alle Menschen zur Wahlurne führen, ohne Unterschied von Stand und Vermögen, um die absolute Herrschaft der Mehrheit zu erlangen, die wir mittels der gebildeten Schichten allein niemals erreichen könnten. Dialoge Seite 97, Montesquieu. Jawohl, mit einem Schlage zerstörst du gleichzeitig die Einheit der Familie, entwertest das Wahlrecht, vernichtest das Übergewicht hochbegabter Persönlichkeiten und machst aus der Zahl eine blinde Macht, die du nach Belieben leitest. Machiavell, ich verwirkliche einen Fortschritt, nachdem heute alle Völker Europas eine brennende Sehnsucht empfinden. Dialoge Seite 100, Montesquieu. Wie soll das Volk wissen, was es zu tun hat und bis zu welchem Grade es sich verpflichtet? Machiavell, wo hast du deine Verfassung, würdig ihres Namens und von dauerndem Bestande gesehen, die das Ergebnis einer Überlegung des Volkes wäre?